Abschnitt 12 aus Armadale, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel. Mr. Brock machte nun in seiner Erinnerung mit schwerem Herzen bei dem nächsten Ereignis Halt, das für ihn das traurigste und denkwürdigste in der ganzen Reihe war. Mrs. Armadales Tod, der im Jahre 1851 erfolgte. Die nächste Veranlassung zu diesem Unglück glaubte der Pfarrer in folgendem Vorfalle suchen zu müssen, der noch aus dem Dezember des Jahres 1850 datierte und welcher sich von der Zeit an auf das Schmerzlichste dem Gedächtnisse des Pfarrers eingeprägt hatte. 3 Tage nach Midwinters Abreise im Dezember ward Mr. Brock im Dorfe von einer ihm völlig fremden, wohlgekleideten Frau angeredet. Sie trug ein Kleid und einen Hut von schwarzer Seide und einen gewirkten Schal. Ohne den dichten Schleier aufzuheben, der über ihr Gesicht herabfiel, frug sie Mr. Brock nach dem Wege zu Mrs. Armadales Wohnung. Während er sie berichtete, machte er die Bemerkung, dass sie eine außerordentlich elegante und anmutige Frau sei, und wie sie sich verbeugte und ihn verließ, schaute er ihr verwundert nach und erging sich in Mutmaßungen darüber, wer wohl diese Besucherin Mrs. Armadales sein möge. Eine Viertelstunde später ging diese Dame, noch immer dicht verschleiert, ganz nahe beim Wirtshause abermals an Mr. Brock vorbei. Sie trat ein und sprach mit der Wirtin. Da Mr. Brock bald darauf den Wirt nach den Ställen eilen sah, frug er ihn, ob die Dame wieder abreise. Ja, sie sei mit dem Omnibus von der Eisenbahnstation gekommen, wolle aber eine anständigere Gelegenheit zur Rückreise benützen und habe daher vom Wirte einen Wagen gemietet. Der Pfarrer setzte seinen Spaziergang fort und war einigermaßen überrascht, dass seine Gedanken sich so neugierig mit einer Frau beschäftigten, die ihm doch völlig fremd war. Als er wieder nach Hause zurückkehrte, fand er dort den Dorfarzt vor, welcher mit einer dringenden Botschaft von Alans Mutter auf ihn wartete. Dieser berichtete, vor etwa einer Stunde sei er eiligst zu Mrs. Armadale beschieden worden und habe diese Dame an einem beunruhigenden Nervenanfalle leidend vorgefunden, welcher nach der Vermutung der Dienerschaft durch einen unerwarteten und vielleicht unwillkommenen Besuch am Vormittage veranlasst worden sei. Er habe alle notwendigen Mittel angewandt und befürchte keinerlei gefährliche Folgen. Da seine Patientin, so wie sie sich erholt, den dringenden Wunsch ausgesprochen habe, unverzüglich Mr. Brock zu sehen, so habe er es für angemessen erachtet, diesem Verlangen zu willfahren und ist deshalb übernommen, zu diesem Zwecke auf der Pfarrei vorzusprechen. Mr. Brock, der ein weit tieferes Interesse für Mrs. Armadale fühlte als der Arzt, las sofort bei seinem Eintreten in ihrem Gesichte deutlich genug, dass ihr Zustand ein solcher sei, um seine augenblickliche ernstliche Besorgnis zu rechtfertigen. Sie gestattete ihm keine Zeit, sie zu besänftigen, noch beachtete sie eine seiner Fragen. Alles, was sie verlangte und bei ihm durchzusetzen entschlossen war, war die Beantwortung gewisser Fragen, die sie an ihn richtete. Ob Mr. Brock die Frau gesehen, die sich heute Morgen herausgenommen, sie zu besuchen? Ja. Hatte Alan sie gesehen? Nein. Alan sei seit dem Frühstück bei der Arbeit im Bauhofe gewesen und befinde sich noch immer dort. Diese letztere Antwort schien Mrs. Armadale für den Augenblick zu beruhigen. Sie tat ihre nächste Frage, die merkwürdigste von allen dreien, mit mehr Fassung. Ob der Pfarrer glaube, dass Alan etwas dagegen einzuwenden haben werde, sein Schiff für jetzt zu verlassen und seine Mutter auf einer Reise zu begleiten, um ihn einem anderen Teile von England eine Wohnung zu suchen? Mr. Brock frug im äußersten Erstaunen, welchen Grund sie wohl haben könne, um ihren gegenwärtigen Aufenthalt zu verlassen. Der Grund, den Mrs. Armadale angab, vermehrte nur noch sein Erstaunen. Der Besuch jener Frau könne wiederholt werden und ehe sie es riskiere, dieselbe noch einmal zu sehen oder Alan sie sehen zu lassen, wolle sie lieber England verlassen und ihr Leben in einem fremden Lande beschließen. Indem Mr. Brock die Erfahrungen zu Rate zog, die er in seiner Eigenschaft als Magistratsperson gesammelt, frug er, ob jene Frau gekommen sei, sie um Geld zu bitten. Ja, ungeachtet ihres anständigen Äußern habe sie erklärt, sie befinde sich in Not, sie habe um Geld gebeten und dasselbe erhalten. Doch das Geld sei Nebensache, die Hauptsache sei, von hier fortzuziehen, ehe die Frau ihren Besuch wiederholen könne. Immer mehr in Erstaunen gesetzt, wagte Mr. Brock noch eine Frage, ob es nämlich lange her sei, seit Mrs. Armadale und ihr Besuch einander nicht gesehen? Ja, seit Alans Geburt. Es sei 21 Jahre her. Nach dieser Antwort wechselte der Pfarrer seinen Standpunkt, indem er jetzt seine Erfahrungen als Freund zu Rate zog. Steht diese Person etwa mit den schmerzlichen Erinnerungen ihres Jugendlebens in Verbindung? Ja, mit den schmerzlichen Erinnerungen an die Zeit, wo ich mich verheiratete, war Mrs. Armadales Antwort. Sie war fast noch ein Kind bei einem Vorgange beteiligt, an den ich bis zu meinem Ende nur mit Beschämung und Kummer zu denken vermag. Mr. Brock bemerkte den veränderten Ton, in dem seine alte Freundin sprach und mit welchem Widerstreben sie diese Antwort gab. »Können Sie mir mehr über sie mitteilen, ohne deshalb ihrer selbst dabei zu erwähnen?« frug er. »Ich bin überzeugt, dass ich sie zu beschützen imstande bin, wenn sie mir nur ein wenig behülflich sein wollen. Ihr Name zum Beispiel. Sie können mir doch ihren Namen sagen.« Mrs. Armadale schüttelte den Kopf. »Der Name, unter dem sie mir bekannt war, würde Ihnen nichts nützen. Sie war seitdem verheiratet, dies hat sie mir selbst gesagt.« »Und ohne Ihnen ihren jetzigen Namen zu sagen?« »Sie weigerte sich, mir denselben zu nennen.« »Wissen Sie irgendetwas über Ihre Angehörigen?« »Nur von ihren Angehörigen, die sie als Kind hatte, ihrem Onkel und ihrer Tante. Sie waren rohe Leute und ließen sie in der Schule auf dem Gute meines Vaters im Stiche. Wir haben nie wieder von ihnen gehört.« »Blieb sie unter der Obhut ihres Vaters?« »Sie blieb unter meiner Obhut, das heißt, sie reiste mit uns. Wir verließen eben zu jener Zeit England, um uns nach Madeira einzuschiffen. Ich hatte die Erlaubnis meines Vaters, sie mit mir zu nehmen und die elende Person zu meiner Kammerjungfrau auszubilden.« Bei diesen Worten ward Mrs. Armadale verlegen und hielt inne. Mr. Brock versuchte sanft, sie zum Weiterreden zu bewegen, aber vergebens. Sie erhob sich in heftiger Gemütsbewegung und ging aufgeregt im Zimmer auf und ab. »Fragen Sie mich nicht weiter«, rief sie mit lauter, zorniger Stimme aus. »Ich entließ sie, als sie ein Mädchen von 12 Jahren war, und bis zu diesem Tage habe ich sie nie wieder gesehen, nie wieder von ihr gehört. Ich weiß nicht, auf welche Weise sie mich nach so vielen Jahren entdeckt hat. Ich weiß bloß, dass sie mich entdeckt hat. Sie wird sich nun zunächst Alan zu nähern suchen. Sie wird das Herz meines Knaben gegen mich einnehmen. Helfen Sie mir, mich ihr zu entziehen. Helfen Sie mir, Alan von hier fortzuführen, ehe sie zurückkehrt.« Der Pfarrer tat keine Fragen weiter, denn es würde grausam gewesen sein, noch ferner in sie zu dringen. Vor allem erschien ihm unerlässlich, dass er sie durch das Versprechen beruhigte, ihr in allem willfahren zu wollen, dann aber, dass er sie bewog, einen anderen Arzt zu Rate zu ziehen. In diesem letzteren Punkte erreichte Mr. Brock ganz harmlos seinen Zweck, indem er sie daran erinnerte, dass sie die Kräfte zum Reisen ermangelte und dass ihr bisheriger Arzt ihr umso schneller zur Genesung werde verhelfen können, wenn ihm der Rat eines anderen bewährten Arztes zur Seite stehe. Nachdem er so ihr gewohntes Widerstreben gegen Fremde überwunden, ging der Pfarrer unverzüglich zu Alan und indem er zartfühlend alles verschwieg, was Mrs. Armadale während ihrer Unterredung mit ihm gesagt, unterrichtete er ihn so schonend als möglich, dass seine Mutter ernstlich krank sei. Ellen wollte nichts davon hören, dass ein Bote nach dem Arzt abgeschickt werde, sondern fuhr auf der Stelle selbst nach der Eisenbahnstation und sandte eine telegrafische Depesche an einen Arzt in Bristol ab. Derselbe langte am folgenden Morgen an und Mr. Brock sah seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der Dorfarzt hatte die Krankheit von Anfang an falsch aufgefasst und es war jetzt zu spät, um seine Irrtümer in der Behandlung wieder gut zu machen. Die Erschütterung, der sie am Tage vorher ausgesetzt gewesen, hatte das Unheil vollständig gemacht. Mrs. Armadales Tage waren gezählt. Der Sohn, der sie so innig liebte, der alte Freund, dem ihr Leben so kostbar war, gaben sich bis zuletzt vergeblichen Hoffnungen hin. Nach Verlauf eines Monats war alle Hoffnung zu Ende und Ellen vergoss die ersten bitteren Tränen an dem Grabe seiner Mutter. Ihr Ende war ein friedlicheres gewesen, als Mr. Brock zu hoffen gewagt hatte. Sie hatte ihr ganzes kleines Vermögen ihrem Sohne hinterlassen und diesen der Obhut ihres einzigen Freundes auf Erden empfohlen. Der Pfarrer hatte sie gebeten, ihn an ihre Brüder schreiben zu lassen, um diese zu einer Versöhnung mit ihr zu bewegen, ehe es zu spät sein werde, aber sie hatte ihm hiervon bloß traurig erwidert, es sei schon jetzt zu spät. Nur einmal ließ sie sich in ihrer letzten Krankheit eine Anspielung auf jene frühen Leiden entschlüpfen, die ihr ganzes späteres Leben getrübt und sich bereits dreimal gleich Schatten des Unglücks zwischen ihr und dem Pfarrer erhoben hatten. Selbst auf ihrem Sterbelager war sie davor zurückgeschaudert, ein klares Licht auf die Geschichte der Vergangenheit fallen zu lassen. Mit einem Blick auf Ellen, der an ihrem Bette kniete, hatte sie Mr. Brock zugeflüstert: »Sorgen Sie, dass ihm sein Namensbruder niemals nahe kommt. Sorgen Sie, dass jene Frau ihn nie entdecke.« Kein Wort weiter entfiel ihr, das mit den Leiden ihrer Vergangenheit in Beziehung stand oder auf die Gefahren hindeutete, die sie für die Zukunft fürchtete. Das Geheimnis, das sie vor ihrem Sohne und ihrem Freunde bewahrt, nahm sie auch mit sich ins Grab. Sobald ihr die letzten Dienste der Liebe und der Achtung erwiesen waren, fühlte Mr. Brock, dass es seine Pflicht sei, an ihre Brüder zu schreiben und sie von ihrem Tode in Kenntnis zu setzen. Da er mit zwei Männern zu tun zu haben glaubte, die seine Beweggründe zu missdeuten imstande seien, falls er Ellens Lage unerklärt ließe, so trug er Sorge, sie zu erinnern, dass Mrs. Armadales Sohn wohl versorgt sei und dass der einzige Zweck seines Schreibens darin bestehe, sie von dem Ableben ihrer Schwester zu unterrichten. Die beiden Briefe wurden um die Mitte des Monats Januar abgesandt und die Antworten trafen mit umgehender Post ein. Der erste Brief, den der Pfarrer öffnete, war nicht von dem ältesten Bruder selbst, sondern von dessen einzigem Sohne geschrieben. Der junge Mann hatte vor kurzem bei dem Ableben seines Vaters die Besitzungen in Norfolk angetreten. Er schrieb in einem offenen und freundschaftlichen Tone und versicherte Mr. Brock, dass, wie sehr auch sein Vater gegen Mrs. Armadale eingenommen gewesen, dieses feindselige Gefühl sich doch nie bis auf ihren Sohn erstreckt habe. Was ihn selbst betreffe, so wolle er nur hinzufügen, dass er sich aufrichtig freuen werde, seinen Vetter in Thorpe Ambrose zu begrüßen, falls derselbe einmal in jene Gegend komme. Der zweite Brief war ein weit weniger angenehmer als der erste. Der jüngere Bruder war noch am Leben und noch immer entschlossen, weder zu vergessen noch zu vergeben. Er unterrichtete Mr. Brock in Bezug auf seine Schwester, dass die Wahl ihres Gatten und ihr Betragen gegen ihren Vater zur Zeit ihrer Vermählung derart gewesen sei, dass alle brüderliche Liebe und Achtung für sie von jenem Augenblicke an seinerseits habe aufhören müssen. Bei seinen Ansichten über die Sache würde persönlicher Umgang zwischen ihm und seinem Neffen für beide gleich peinlich sein. Er habe in möglichst allgemeinen Ausdrücken dieser Veruneinigung zwischen ihm und seiner Schwester Erwähnung getan, um Mr. Brock zu überzeugen, dass seine persönliche Bekanntschaft mit dem jungen Armadale ein zu zarter Gegenstand sei, um ausführlicher darüber zu sprechen, und somit bitte er um Erlaubnis, dem Briefwechsel seinerseits ein Ende machen zu dürfen. Wohlweislich vernichtete Mr. Brock diesen zweiten Brief auf der Stelle und zeigte Alan nur die Einladung seines Vetters vor, wobei er ihm den Vorschlag machte, nach Thorpe Ambrose zu reisen, sobald er sich in der Stimmung fühle, Fremde zu sehen. Alan hörte den Rat geduldig genug an, doch schlug er es aus, nach demselben zu handeln. »Ich will meinem Vetter, falls ich je mit ihm zusammenkomme, gern die Hand reichen«, sagte er. »Doch mag ich keine Familie besuchen und in keinem Hause ein Gast sein, in dem meine Mutter schlecht behandelt worden ist.« Mr. Brock machte ihm sanfte Vorstellungen und versuchte es, ihm die Sache im rechten Lichte zu zeigen. Selbst jetzt, wo er sich noch in Unwissenheit über Ereignisse befand, welche nahe bevorstanden, war Alans eigentümlich verlassene Lage in der Welt ein Gegenstand ernstlicher Sorge für seinen alten Freund und Lehrer. Ein Besuch in Thorpe Ambrose eröffnete ihm die Aussicht auf Bekanntschaften, die seiner Stellung und seinem Alter angemessen waren und die Mr. Brock deshalb so sehr für ihn wünschte, doch Alan war nicht zu überreden. Er war hartnäckig und unvernünftig und es blieb dem Pfarrer nichts weiter übrig, als den Gegenstand fallen zu lassen. Es verging eine Woche nach der anderen in derselben Einförmigkeit und Alan zeigte in der Art und Weise, wie er den Verlust seiner Mutter ertrug, nur wenig von der Elastizität seines Alters und Charakters. Er beendete zwar seine Yacht und ließ sie vom Stapel laufen, aber seine Arbeiter bemerkten, dass er sein Interesse an dem Werke verloren zu haben schien. Es lag etwas Unnatürliches darin, dass der junge Mann so über seine Verlassenheit und seinen Kummer brütete, wie er es tat. Je weiter der Frühling vorschritt, desto unruhiger wurde Mr. Brock über Alans Zukunft, wenn derselbe nicht sofort durch eine durchgreifende Veränderung aus seinen gegenwärtigen Verhältnissen herausgerissen würde. Nach langem reiflichen Überlegen beschloss der Pfarrer endlich, eine Reise nach Paris zu versuchen und dieselbe, falls sein Zögling Interesse für das Reisen auf dem Festlande an den Tag legte, nach dem Süden fortzusetzen. Die Art und Weise, in der Alan diesen Vorschlag aufnahm, machte die Hartnäckigkeit, mit der er sich geweigert hatte, die Bekanntschaft seines Vetters zu machen, wieder gut. Er war bereit, Mr. Brock zu begleiten, wohin er wolle. Der Pfarrer nahm ihn beim Worte und um die Mitte des Monats März reisten diese seltsam füreinander passenden Gefährten nach London ab. In London angelangt, sah Mr. Brock sich ganz unerwartet einer neuen Sorge preisgegeben. Jener unwillkommene Gegenstand, welcher seit Anfang Dezember ruhig begraben gelegen, kam wieder ans Tageslicht und stellte sich dem Pfarrer gleich beim Beginn der Reise drohender als je entgegen. Alan brachte das Gespräch auf Osias Midwinter. War Brocks Stellung in dieser Angelegenheit von vornherein schwierig genug gewesen, so hatte er jetzt alles Terrain verloren. Die Ereignisse hatten sich so gestaltet, dass die Meinungsverschiedenheit zwischen Alan und seiner Mutter in Betreff des Schullehrers in keiner Weise mit der Gemütsbewegung in Verbindung gebracht werden konnte, welche Mrs. Armadales Tod beschleunigt hatte. Alans Entschluss, sich kein aufregendes Wort entschlüpfen zu lassen, und Mr. Brocks Widerstreben, einen unangenehmen Gegenstand zur Sprache zu bringen, hatte sie beide während der 3 Tage, die zwischen Midwinters Abreise aus dem Dorfe und dem Erscheinen der fremden Frau gelegen, in Gegenwart von Mrs. Armadale völliges Schweigen über jenen Unglücklichen beobachten lassen. Während der zunächst folgenden Zeit der Spannung und des Kummers war jede Erwähnung des Gegenstands unmöglich gewesen. Von aller Unruhe über diesen Gegenstand frei hatte Alan sein eigensinniges Interesse für seinen neuen Freund fest bewahrt. Er hatte an Midwinter geschrieben, um ihn von seinem Verluste in Kenntnis zu setzen und beschloss jetzt, falls sich der Pfarrer dem nicht förmlich entgegenstellte, seinem Freunde einen Besuch zu machen, ehe er am folgenden Morgen nach Paris abreiste. Was sollte Mr. Brock anfangen? Es ließ sich nicht leugnen, dass Midwinters Betragen den unbegründeten Argwohn der armen Mrs. Armadale entschieden widerlegt hatte. Wenn also der Pfarrer ohne überzeugende Gründe und ohne ein anderes Recht als dasjenige, welches Alans Höflichkeit ihm zugestand, sich diesem Besuche widersetzte, so durfte er dem alten geselligen Verkehr und Vertrauen zwischen Lehrer und Zögling für die Dauer der bevorstehenden Reise nur Lebewohl sagen. Von Schwierigkeiten umringt, die ein weniger gerechter und gutherziger Mann vielleicht hätte überwinden können, willigte Mr. Brock in Alans Begehr, indem er sich begnügte, ihm beim Scheiden ein paar warnende Worte zu sagen und überließ somit Alan der Diskretion und Selbstverleugnung Midwinters, von der er doch für seine Person nicht hinlänglich überzeugt war. Nachdem er während der Abwesenheit seines Zöglings eine Stunde lang in den Straßen umhergegangen war, kehrte der Pfarrer in das Hotel zurück, und da er im Gastzimmer die Zeitung auf dem Tische liegen sah, nahm er dieselbe auf, um sie nachlässig durchzusehen. Sein Auge, welches auf der ersten Seite ruhte, ward augenblicklich durch die allererste Annonce an der Spitze der Spalte gefesselt. Abermals figurierte dort in großen Buchstaben Alans geheimnisvoller Namensbruder. Diesmal als totgeglaubter und in Verbindung mit einer Belohnung. Die Annonce lautete folgendermaßen: An Küster, Kirchendiener, Totengräber und andere. Eine Belohnung von 20 Pfund Sterling soll demjenigen gezahlt werden, welcher Beweise von dem Tode Alan Armadales beibringen kann, dem einzigen Sohne Weiland Alan Armadales auf Barbados und im Jahre 1830 auf jener Insel geboren. Alles Weitere ist zu erfahren bei den Herren Hammack und Rich, Lincoln's Inn Fields, London. Obgleich Mr. Brock im Grunde nichts weniger als abergläubisch war, zog doch eine bange Ahnung durch sein Gemüt, als er die Zeitung wieder aus der Hand legte. Ein unbestimmter Argwohn bemächtigte sich seiner allmählich, dass alle jene Ereignisse seit dem ersten Erscheinen von Alans Namensbruder in der Zeitung auf irgendeine geheimnisvolle Weise miteinander in Verbindung ständen und unaufhaltsam einem unbegreiflichen Ende entgegengingen. Ohne zu wissen, warum, fühlte er sich durch Alans Abwesenheit beunruhigt. Ohne zu wissen, warum, wünschte er seinen Zögling aus England fort, ehe sich noch zwischen Nacht und Morgen etwas Verhängnisvolles ereigne. Indessen eine Stunde später sah sich der Pfarrer durch Alans Rückkehr von allen diesen Sorgen befreit. Der junge Mann war ärgerlich und missmutig, denn er hatte wohl Midwinters Wohnung, aber nicht Midwinter selbst gefunden. Die einzige Auskunft, welche seine Wirtin ihm zu geben vermocht, war die, dass er zu seiner gewohnten Stunde ausgegangen sei, um in der nächsten Restauration zu Mittag zu speisen, ohne indes zu seiner gewohnten Stunde wieder zurückzukehren. Alan war deshalb nach der Restauration gegangen und hatte sich überzeugt, dass Midwinter dort wohl bekannt sei. Er erfuhr, dass es seine Gewohnheit sei, ein einfaches Mittagessen einzunehmen und dann eine halbe Stunde die Zeitung zu lesen. Auch heute hatte er wie gewöhnlich nach dem Essen die Zeitung zur Hand genommen, dieselbe aber plötzlich wieder niedergeworfen und war von dannen geeilt. Niemand wusste, wohin. Da er weiter nichts in Erfahrung zu bringen vermocht, hatte Alan ein Billet in Midwinters Wohnung zurückgelassen, indem er ihm die Adresse des Hotels angegeben und seinen Freund gebeten hatte, ihm vor seiner Abreise nach Paris Lebewohl zu sagen. Allein der Abend verging und Alans Freund blieb unsichtbar. Der Morgen kam und Mr. Brock und sein Zögling verließen London. Soweit hatte das Glück sich für den Pfarrer erklärt. Osias Midwinter war, nachdem er so aufdringlich zur Oberfläche emporgestiegen, zu gelegener Zeit wieder verschwunden. Was sollte sich wohl zunächst ereignen? Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. September 2023.